الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوكبت الله دمهان دولتن الله زيغن هاي البمهات سشكايت رحم قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, wir haben in der letzten Predigt über die Schicksalsschläge und die Prüfungen und die Katastrophen gesprochen, die einen Menschen, egal ob er gläubig ist oder nicht, treffen im Laufe des Lebens. Und dass diese Angelegenheiten für den gläubigen Menschen nichts anderes als eine Barmherzigkeit Allahs sind. Und wir haben klargestellt, dass derjenige, der von allen Menschen am stärksten auf die Probe gestellt wird, tatsächlich derjenige ist, den Allah Azza wa Jal am meisten liebt. Und das ist der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam. Und wir haben gesprochen über die Prüfungen, die ihn heimgesucht haben, in seinem Privatleben, ganz unabhängig von dem, was ihm außerhalb seines Hauses getroffen hat, wie seine 6 von 7 Kindern zu seinen Lebzeiten gestorben sind. Und so einer würde Angst haben, dass er keine Nachkommenschaft mehr hat. Und wie seine Ehefrauen teilweise gestorben sind und so weiter und so fort. Und viele seiner Freunde und Gefährten. Und wir haben ebenfalls klargestellt, dass Bedingung dafür, dass man als gläubiger Mensch diese Heimsuchungen besteht und diese Prüfungen besteht und übersteht, ist, dass man in seinem Herzen so viel starken Iman hat, dass man dieser Heimsuchung entgegnen kann. Und darauf weist auch die Ayah im Quran al-Karim hin, als Allah sagte sinngemäß in Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O die ihr glaubt, wenn ihr Allah helft, wird er euch helfen und eure Füße festigen. Insofern hat er die Hilfe Allah gegenüber, was bedeutet die Hilfe, dass man seiner Religion hilft und seine Religion verbreitet und umsetzt und ihr zum Sieg verhilft, dass diese Sache Voraussetzung ist für die Festigung im Glauben, die Festigung der Füße und die Festigung des Herzens. Wenn also, und dann haben wir gesagt, wenn das, was im Herzen ist, gesund ist und darin starker Glaube verankert ist, dann wird auch das, was die Zunge ausspricht, gut sein und rechtschaffene Worte sein. Denn Allah sagte im Quran al-Karim, sinngemäß in Surat al-Baqarah, diejenigen, die, wenn sie eine Katastrophe heimsucht, sagen, wir gehören Allah und wir werden zu ihm zurückkehren. Das sind jene, die Segnungen von ihrem Herrn und Barmherzigkeit erlangen werden. Und jene sind es, die recht geleitet sind. Dieses Wort auf Arabisch, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, was man übersetzen kann mit wir und alles, was uns gehört und alles, was in unserer Hand ist, an Besitz oder Angelegenheiten, alles gehört Allah subhanahu wa ta'ala und steht in seiner Macht. Und wir werden zu ihm zurückkehren. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dieses Wort sagte Safwan radiallahu ta'ala anhu in dem berühmten Ereignis, als er die Frau Aisha radiallahu anha in der Wüste allein zurückgelassen vorfand, in dem berühmten Ereignis. Und dieses Wort sagte Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, als der dritte Khalifa Uthman in Mina etwas gemacht hat, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hatte, nämlich er hatte 4 Raka'a gebetet statt 2. Das sah er als eine Musiba, als eine Katastrophe. Und dieses Wort sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, als man den Propheten sallallahu alaihi wasallam aus seinem eigenen Volk vertrieben hat. Ibn Abbas sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Mekka vertrieben worden ist, sagte Abu Bakr, sie haben ihren eigenen Propheten des Landes verwiesen. Wir gehören Allah und wir werden wieder zu ihm zurückkehren. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Mit Sicherheit werden sie vernichtet werden. Mit Sicherheit werden sie vernichtet werden. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj die 39. Ayah abgesandt. erlaubt zu kämpfen, ist denjenigen gegeben worden, weil ihnen Unrecht getan worden ist. Und wahrlich, Allah ist alleine imstande dazu, ihnen zum Sieg zu verhelfen. Und Allah ist wahrlich allmächtig. Surat al-Hajj, Ayah 39. Ibn Abbas sagte, daraufhin wusste ich, dass es zum Kampf kommen wird. Und tatsächlich das Ergebnis war, dass die Mekkaner besiegt worden sind und dass Makkah befreit und erobert worden ist durch die Muslime. Dieses edle Wort sagte Salama radiallahu ta'ala anha, bevor sie zur Ehefrau des Propheten wurde. Sie war nämlich die Frau von Abu Salama und er ist gestorben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder Muslim, der von einem Schicksalsschlag getroffen wird und dann das sagt, was Allah ihm angeordnet hat, nämlich inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, und danach folgendes Bittgebet spricht und sagt, O Allah, belohne mich aufgrund dieser Heimsuchung und gib mir stattdessen etwas Besseres. Wer das sagt, dem wird Allah stattdessen etwas Besseres geben. Und das Ergebnis war, dass Allah dafür gesorgt hat, dass Salama radiallahu anha vom Propheten sallallahu alaihi wasallam höchstpersönlich um seine Hand hat er gebeten und sie wurde seine Ehefrau und damit zu unserer Mutter, denn die gläubigen Frauen, die Ehefrauen sind die gläubigen Mütter der Muslime. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dieses Wort auch in verschiedenen Situationen. Einmal besuchte er einen Freund von ihm, der Abdullah ibn Thabit hieß, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Als er bei ihm war, rief er ihn beim, aber der war schon am Sterben, der lag im Sterben. Und er war ohnmächtig. Und er rief ihn, aber er gab keine Antwort mehr. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das heißt, wir gehören Allah und wir werden zu ihm wieder zurückkehren. Und die Frauen im Haus fingen an zu schreien und fingen an zu weinen. Und man hat sie versucht zu beruhigen, wie dem auch sei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, um ihre Gemüter zu beruhigen, was gilt unter euch als ein Märtyrer? Wer gilt unter euch als ein Shahid, als ein Märtyrer? Dann sagten sie, als Märtyrer gilt bei uns jemand, der auf Allahs Weg getötet worden ist. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt noch 7 andere, die ebenfalls so gelten bei Allah. Und zwar derjenige, der an der Pest gestorben ist. Derjenige, der an einer inneren Krankheit, wortwörtlich an einer Bauchkrankheit gestorben ist. Derjenige, der ertrunken ist. Und derjenige, auf den ein Gebäude zusammengefallen ist. Und derjenige, der aufgrund eines Geschwürs oder Abszesses stirbt. Und derjenige, der verbrennt, Gott bewahre uns, und die Frau, die während ihrer Schwangerschaft stirbt. Das heißt, stirbt und offensichtlich wie eine Frau, wenn sie ihr Kind gebärt und dabei ums Leben kommt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte uns klar durch diesen edlen Hadith, dass diese Heimsuchung, diese Prüfungen, die einen treffen, liebe Geschwister, nichts anderes als eine Barmherzigkeit Allahs sind. Denn Allah hat für jeden von uns den Tod bestimmt. Und der eine stirbt auf diese im Hadith genannten Art und Weisen und wird dadurch bei Allah subhanahu wa ta'ala um Rangstufen aufsteigen und wird bei Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden aufgrund dieser Schmerzen vergeben bekommen. Und deswegen sind diese Schmerzen und dieses Leiden, das er erleidet, sowohl für ihn, zwar ein Leiden und für die Betroffenen außen herum, aber für ihn ist es eine Tilgung seiner Sünden und ebenfalls für die Betroffenen außen herum. Denn egal, was einen Muslim kränkt, so ist es eine Tilgung seiner Sünden. Dieses Wort, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sagte Imran ibn Hussein einmal, als er bei einem Koranleser vorbeiging und nachher mitbekam, dass er durch dieses Koranlesen Geld verlangte von den Menschen. Und er sagte, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Er sagte, ich habe gehört, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer den Koran liest, soll ihn lesen, um sich dadurch Allah zu nähern und um ihn dadurch etwas zu erbitten. Denn es wird Menschen kommen, denn es werden Menschen erscheinen, die den Koran lesen werden und dadurch die Menschen anbetteln. Überliefert bei At-Tirmidhi. Und er sagte Hassan, die Belohnung, die einen erwartet für dieses edle Wort, das nichts anderes als eine Fleischbewegung ist und ein bisschen Muskulatur, ist nichts anderes als die im Hadith von Abu Musa al-Ash'ari überlieferte Belohnung, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Mensch, wenn, sinngemäß übersetzt, wenn man inna lillah wa inna ilayhi raji'un gesagt hat, nachdem das eigene Kind gestorben ist, man sagt Alhamdulillah, alles wird Allah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, wir gehören Allah, auch mein Kind gehört Allah und wir werden alle zu Allah zurückkehren. Wer das sagt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Engeln sagen, baut meinem Diener ein Haus im Paradies und nennt es das Haus des Lobes. Baytul Hamd. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, diese Ereignisse, die einen Muslim treffen, wenn sie Grund dafür sind, dass man voranschreitet und Gutes macht, dann ist es etwas Gutes für einen gewesen, auch wenn es dem äußerlichen Anschein etwas Schlechtes gewesen ist. Wie im Falle von Sa'd. Als sie starb, kam ihr Sohn Sa'd, radiallahu ta'ala anhu, was hat er gemacht? Er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, was soll ich machen für meine Mutter? Und dann sagt der Prophet auch, am besten, du gräbst für sie einen Brunnen. Und dann hat er ihr einen Brunnen gegraben und dann hat man diesen Brunnen, den Brunnen von Sa'd genannt. Und das ist eine fortlaufende Spende für sie gewesen. Und manche Leute denken, dass diese Sadaqa Jariyah, diese fortlaufenden Spenden, für immer und ewig anhalten. Nein, das muss nicht sein. Die besten fortlaufenden Spenden, egal wie gut sind, keine davon bleibt für immer und ewig, liebe Geschwister. Vielleicht in den seltensten Fällen, aber die meisten, sogar wenn es der Bau einer Moschee ist, eine dauerhafte Spende ist, sogar wenn es Wissens hinterlassen ist, es kann sein, dass es nur ein paar Jahre lang andauert. Kann sein, ein paar Stunden, aber zumindest hat man etwas davon. Entscheidend ist, dass man diese Angelegenheiten, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, in der eigenen Hand hat. Du kannst lernen und lehren. Du kannst selbst dafür sorgen, dass du etwa eine fortlaufende Spende hast und du kannst deine Kinder rechtschaffen erziehen, sodass sie für dich eines Tages beten werden, wie dem berühmten Hadith. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg dazu verleihen, dass wir unser, in Anführungsstrichen, unser Leben nach dem Tod ebenfalls dafür sorgen, dass wir auch danach noch gute Belohnung von Allah bekommen. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.